Okay, today we're going to talk about fathers. Heute wird es um Väter gehen. And we're going to have someone come up and share about their dad. Und jemand wird hier auf die Bühne kommen und über seinen Vater berichten. I was listening to a series. Ich habe mir eine Serie angehört. By Dr. Mark Stivi or Stivi. Von Dr. Mark Stivi. And can you put that slide up? You can order this online. Und diese Serie kann man online bestellen. It's 3 CDs. Es sind 3 CDs. And it's called Healing the Orphan Heart. Und es heißt, also diese Serie heißt Die Heilung des Waisenherz. Dr. Stibbe believes that the greatest pandemic in the world today. Also Dr. Stibbe glaubt nämlich, dass die größte Pandemie auf der Welt heutzutage is fatherlessness. Die Vaterlosigkeit ist. The absence of the father. Das heißt, dass die Väter abwesend sind. In the lives of the children. Die Väter sind abwesend vom Leben der Kinder. And he gives 10 types of fatherlessness. Und hier gibt er 10 Typen von Vaterlosigkeit an. The first one is absence. Erstens Absenz. Could be from war. Vielleicht durch Kriege. A death. Durch einen Todesfall. Divorce. Scheidung. For whatever reason, was auch immer der Grund maybe ist. The mother was raped. Vielleicht wurde die Mutter vergewaltigt. The father is not there. Der Vater ist auf jeden Fall nicht da. The second is apathetic fathers. Das zweite ist passive. Also passive who Väter. Are there physically but they're not there emotionally. Die eben emotional nicht da sind, nur physisch. The third is fathers who have addiction. Drittens Väter, die eine Sucht haben. 28 million children in the United States have an alcoholic father. 20 Millionen Kinder in den USA haben einen Alkoholiker als Vater. Then there's fathers who are driven by achievement. Und dann Väter, die von ihrer Leistung getrieben werden. There are fathers who are absent because they're authoritarian. Väter, die abwesend sind, weil sie autoritär sind. Their love is absent. Ihre Liebe ist einfach nicht da. There's fathers who are abdicating fathers. Und Väter, die, they don't exercise their authority. Die ihre Autorität nicht wahrnehmen. And there's abusive fathers. Und missbrauchende Väter. The pandemic is so powerful. Und diese Pandemie ist so gewaltig. And it influences all of us. Und sie beeinflusst jeden von uns. That it even manifests itself in praise songs. Dass es sogar in den Lobpreisliedern wiedergespiegelt wird. There's only 3% of all praise songs are written about God the Father. Denn nur 3% aller Lobpreislieder handeln von Gott dem Vater. Because we take our image of our earthly father. Denn wir nehmen unser Bild von unserem Vater auf dieser Welt her. And we paste it on our image of God the Father. Und drücken das dem Image, das wir von Gott haben, auf. And maybe one of the people who has experienced the most rejection in all of history. Und einer der Menschen, der vielleicht die meiste Zurückweisung, die größte Zurückweisung der ganzen Geschichte erlebt hat, is God the Father. Ist Gott der Vater. So we're going to talk about this today a little bit. Und darüber wird es heute Abend gehen. And it affects all of us. Und das betrifft jeden von uns. So right now we're going to have someone come up. Jetzt wird jemand berichten, who is quite an exception to the rule, der eine ziemliche Ausnahme der Regel ist, has had a quite amazing father. Und der einen ganz, ganz wunderbaren Vater hatte. And maybe this would encourage all of us, und especially the men, sollte jeden von uns und vor allem die Männer ermutigen, to step up and take responsibility, die Verantwortung zu übernehmen, as fathers, als Väter, as older brothers, als ältere Brüder, as a friend, a mentor, als Freund, als Mentor, to make a difference, um so einen Unterschied zu machen. Okay, shall we have our secret speaker come up? Also unser Geheimtipp kommt jetzt auf die Bühne. And walk on to the platform. Ja, hallo. Hallo. Ich bin der Sam. I'm Sam. Und ich möchte euch heute vom Mutigsten and I want to share with you about the most courageous coolsten. Coolest. Und couragiertesten. And most courageous. Mann, den ich jemals kenne, den ich kenne, erzählen. Man that I've ever known. Nämlich von meinem Vater. I want to talk about my dad. Ich habe euch ein paar Bilder von uns mitgebracht. I brought a few pictures for you. Das war ein Familienfotoshooting oder sollte es werden? That was a family photo shooting, or at least it was supposed to be one. Wie man sieht, diskutieren wir immer ein bisschen, wie es ablaufen soll bei uns. As you can see, we always discuss how it should. Aber wir haben sehr viel Spaß dabei. But we're having a lot of fun doing that. Und schlussendlich schaffen wir es dann irgendwie doch ein schönes Foto zu machen. And in the end, we managed to get a somehow nice picture. Und der Grund, warum ich euch das zeige, and the reason why I'm showing this to you, ist wirklich, dass ich und mein Vater sehr, sehr, sehr schöne Zeiten gehabt haben. Is that my dad and I have really, really had marvelous times together. Aber wenn man diese Bilder sieht, but if you look at these pictures, würde man nicht glauben, was mein Papa alles durchmachen hat müssen. You'd never believe what my dad had to go through. Kurz nachdem ich geboren wurde, right after I was born, ist meine Mama an MS erkrankt. My mom became MS, got MS. Das ist eine Krankheit, die bis heute, which is an illness, which is until today, die man nicht vorhersehen kann, which you can't foresee, und die man eigentlich nicht heilen kann, and which you can't heal. Und das hat für meinen Vater einfach bedeutet, dass er bald, also sehr bald, and this meant for my dad that very soon, alle Aufgaben übernehmen hat müssen, die eine Ehefrau in einem Haushalt übernehmen muss und eine Mutter. He had to take over all the tasks that usually my mom would have done in the household or as a wife. Aber er hat sich nicht beschwert. But he never complained. Und er hat einfach die Verantwortung übernommen. And he took over responsibility. Und hat den Stress auf sich genommen. And he took over all the stress that came with it. Und dadurch, dass das so emotional auch anstrengend war, dass er zwei Rollen ausüben hat müssen. And since it was so exhausting for him to do two tasks at a time. Ist dann das kurz nachdem ich 7 geworden bin. Shortly after I was 7 years old. Über den Kopf gestiegen. It was all overwhelming, too overwhelming for him. Kurz nachdem ich 7 wurde, bekam er Blutkrebs oder auch Leukämie genannt. Shortly after I turned 7, he got blood cancer. Und er hätte einfach aufgeben können. And he could have given up. Er hätte sagen können, Herr, warum ich? He could have said, Lord, why me? Meine Frau ist schon krank. My wife is already ill. Und jetzt ich auch noch. Why me as well? Aber das hat er nicht gemacht. But that's not what he did. Er war sich dessen bewusst, dass wenn er jetzt auch noch stirbt, he was aware of the fact that if he also died, ich als Waise enden würde, that I would be left as an orphan. Und deswegen hat er gekämpft wie ein Löwe. And that's why he fought like a lion. Er hat gebetet. He prayed. Und er hat es einfach nicht akzeptiert, dass ihn der Krebs besiegen kann. And he simply did not accept that the cancer would succeed. Mit Gottes Hilfe. With God's help. Und nach einem Jahr wurde er gesund. And after a year, he recovered. Weil er einfach nicht aufgegeben hat. Just because he never gave up. Aber 2 Jahre danach, however, 2 years after that, kam der nächste Rückschlag. There was another drawback. Meine Mutter starb an MS. My mom died of MS. Und wieder hätte er der Verzweiflung freien Lauf lassen können. And again, he could have given up. Er hätte Gott anklagen können und sagen, wieso, Herr, wieso? He could have accused God and said, why? Why, God? Warum ich? Why me? Aber er war sich dessen bewusst. But he was aware. Dass er noch immer ein Vater war. That he was still a dad. Und dass er Verantwortung übernehmen musste für mich. And that he would have to take over responsibility for me. Und das tat er. And that's what he did. Ich kann euch sagen, ich war wahrscheinlich einer der schwierigsten Teenager aufgrund meiner Vergangenheit. I can tell you that due to my past, I was probably one of the most difficult teenagers. Ich habe ihm überhaupt keinen Respekt entgegengebracht. I was never respectful. Und vielleicht mache ich das heute manchmal auch noch nicht. And maybe I'm still not very respectful sometimes today. Und trotzdem. And still. hat er mich bedingungslos geliebt. He loved me unconditionally. Er hat mir immer Respekt entgegengebracht. He was always respectful with me. Er hat mich immer ermutigt. He always encouraged me. Er hat sich nie beschwert. He'd never complain. Und hat einfach Verantwortung übernommen. And he took all the responsibility. Und was mich bis heute am meisten an ihm beeindruckt. And something that impresses me the most up to this day. Ist egal wie oft er hingefallen ist. Is that no matter how often he fell. Er ist wieder aufgestanden. He'd always rise again. Er hat nicht aufgegeben. He never gave up. Er hat Verantwortung übernommen. He took all the responsibility. Er war ein Mann Gottes. He was a man of God. Und für mich bedeutet Männlichkeit oder Vaterschaft. And for me, being a father or being a man means. Oder bedeutet nicht, dass man ist nicht definiert sich nicht durch das Aussehen oder die Erscheinung. Is not defined by physical appearance. Was bringt es einem Mann, wenn er ein Muskelprotz ist? There is no good in a man being just a piece of muscles. Und seine Aufgaben und Verantwortungen nicht übernimmt. If he doesn't take on responsibilities and doesn't fulfill the tasks he needs to do. Wahre Männlichkeit. Because true manliness. Und wahre Vaterschaft. And true fatherness. Bedeutet. Means. Verantwortung zu übernehmen. To take responsibility. Sich zu opfern für seine Familie. To sacrifice yourself for your family. Und findet nicht im dort statt, wo alle zuschauen. And it doesn't take place on stage where everyone's watching you. Sondern im Verborgenen. But it's taking place in the secret place. Es findet dort statt, wo viele Leute nicht hinschauen. Happening there where many people don't look. Und wo die meisten nicht hinsehen können. Where many people can't even look at. Und ich weiß, dass es viele Väter gibt, die nach außen hin. And I know that there is plenty of dads who outwardly das eine Leben und alles happy peppy ist. Live one thing and they're happy all the time. Doch auf der anderen Seite im Verborgenen übernehmen sie keine Verantwortung. But then on the other hand where no one sees them, they don't take on their responsibility. Übernehmen nicht ihre Pflichten als Vater. They don't fulfill the duties. Und aufgrund dessen, dass mein Vater immer Verantwortung übernommen hat. And due to the fact that my father always took over responsibility. Immer für mich da war. Always was there for me. Und mich bedingungslos geliebt hat, obwohl ich so schwierig war. And loved me unconditionally, although I was such a difficult teenager. Ist mein Vater für mich. My father for me is der männlichste Mann auf dieser Welt. The most manly man in this world. Ich preise Gott für meinen Vater. I praise God for my father. Und eine letzte Message für alle Väter und die es noch werden wollen und werden irgendwann. One last message to all of you who are fathers or who want to be fathers. Bitte seid euch dessen bewusst, was für einen großen Einfluss ihr habt. Please be aware how big your influence will be or is. Und gebt mit Gottes Hilfe euer Bestes als Vater und Mann. And give your best with God's help in your task as fathers or mothers. Dankeschön. Thank you. Children without fathers, Kinder ohne Väter, are 5 times more likely to live in poverty and commit crime. Sind 5-mal mehr dem Risiko ausgesetzt, in Armut zu leben oder kriminell zu werden. 9 times more likely to drop out of school. 9-mal mehr gefährdet, die Schule abzubrechen. And 20 times more likely to end up in prison. Und 20-mal mehr gefährdet, im Gefängnis zu landen. Dr. Stibbe was talking about a prison in England. Dr. Stibbe hat über ein Gefängnis in England berichtet. And that has 500 male inmates. Das 500 male inmates. Das 500 männliche Insassen hat. And Mother's Day came. Und dann war Muttertag. And so they offered, or was coming, and they offered these inmates each a free Mother's Day card. Und Muttertag stand eben kurz bevor und dann wurde diesen Insassen allen eine Muttertagskarte angeboten. And if they filled it out, they promised they would send it. Und wenn sie diese ausfüllen würden, wurde ihnen versprochen, dass sie dann auch an ihre Mütter gesendet würden. From 500 inmates, und von diesen 500 Insassen 500 cards were written. Wurden 500 Karten geschrieben. 500 cards were sent. 500 Karten wurden geschickt. It was such a success. Es war so ein Erfolg. Father's Day was coming. Und dann stand der Vatertag bevor. And they had the same idea. Und sie hatten die gleiche Idee. Let's offer these 500 men each a card. Wir wollen diesen 500 Männern eine Karte anbieten. How many cards you think were written? Was denkt ihr, wie viele haben das Angebot angenommen und eine Karte geschrieben? From 500 men. Von 500 Männern. Not one. Nicht mal ein einziger. Zero. Null. Fatherlessness is a pandemic in the world today. Vaterlosigkeit ist eine Pandemie heutzutage. That affects all of us. Die alle von uns betrifft. Many of our fathers were absent in the home because their father was absent in the home. Denn viele Väter sind heute nicht da zu Hause, weil auch ihre Väter nicht zu Hause waren. In one way or another. Auf welche Art auch immer. Maybe the grandfather was present, but he was not present. Vielleicht war der Großvater da, aber er war nicht wirklich da. Because his father was an alcoholic. Weil dessen Vater ein Alkoholiker war. Because his father was in the war. Weil dessen Vater im Krieg war. And on and on and on and on. Und so weiter und so fort. And so we have this spirit in the world, spiritual orphans. Das heißt, wir haben diesen Geist in der Welt, wir sprechen von geistlichen Waisen. And this started all the way back with Adam and Eve. Und das hat bereits mit Adam und Eva begonnen. It says in Romans chapter 5 verse 12. In Römer 5 Vers 12 steht, that through one man sin came into the world. Dass durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. And through that one sin, death came upon all men. Und durch diese Sünde kam der Tod über die Menschheit. And being a spiritual orphan means that we're separated from God. Und spirituell Waisenkind zu sein heißt, dass wir von Gott getrennt sind. We're separated from the fatherhood of God. Wir sind von der Vaterschaft Gottes getrennt. And in the series, Dr. Stibbe, und Dr. Stibbe sagt in dieser Serie, stresses that many Christians, und er betont, dass viele Christen, who have received Christ as their Savior, die Christus als ihren Erretter angenommen and haben have received the Holy Spirit, und den Heiligen Geist empfangen haben, still live as orphans in relationship to their Father in heaven. Weiterleben wie Waisen in ihrer Beziehung mit Gott, ihrem Vater. I know myself for many years, I prayed to Jesus. Und ich weiß, dass ich viele Jahre lang immer zu Jesus gebetet habe. It was me and Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Es war immer ich und Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. He was my brother Lord. Er war mein Bruder, mein Herr, mein Bruder Herr. And I could relate to him. Und ich konnte mit ihm, because I was a good brother to my younger brother. Und ich konnte diese Beziehung mir vorstellen, weil ich meinem jüngeren Bruder ein guter Bruder war. I protected him. Ich habe ihn beschützt. I loved him. Ich habe ihn geliebt. But the father figure behind Jesus was abstract. Aber die Vaterfigur hinter Jesus war abstrakt. Because though my father was present, denn obwohl mein Vater da war physisch, physically he was not present emotionally. War er emotional nicht da. Now, Dr. Stibbe or Stibbe gives about 20 signs of people who are suffering from the orphan spirit. So Dr. Stibbe gibt 20 Zeichen an, an denen man erkennt, ob man an dieser Pandemie leidet, an dieser Vaterlosigkeit. And remember, at the Last Supper, Jesus said, und beim letzten Abendmahl hat Jesus gesagt, John 14, 18, das steht im Johannes 14, Vers 18, I will not leave you as orphans. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. I will not leave you as orphans. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. I will not leave you in a disconnect. Ich werde euch nicht getrennt zurücklassen. I'm leaving. Ich werde weggehen. But I'm going to send the Holy Spirit. Aber ich werde euch den Heiligen Geist senden. He's going to connect you to the Father. Und er wird euch mit dem Vater verbinden. He's going to connect you to the Father. Er wird euch mit dem Heiligen mit dem Vater verbinden. You will not be orphans. Ihr werdet keine Waisen sein. And yet so many of us are disconnected from the Father. Und trotzdem sind viele von uns so getrennt vom Vater. Listen to some of these and see how many fit. Schauen wir uns mal diese Zeichen, diese Symptome an. You're a believer, du bist ein gläubiger Christ, but you have this deep sense of being abandoned. Aber du hast trotzdem dieses tief sitzende Gefühl, dass du verlassen bist. Or being rejected. Oder zurückgewiesen bist. Or a deep sense of hopelessness. Oder du hast dieses tiefe Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Or a deep sense of worthlessness. Oder dass du nichts wert bist. Or a deep sense of sadness. Oder dieses Gefühl, dieses tiefe Gefühl der Traurigkeit. Or insecurity. Oder Unsicherheit. Or hypersensitivity. Oder Übersensibilität. Or fear. Oder Angst. Any one of many fears. Oder irgendeine von vielen Ängsten. The most common is separation fear from someone you love. Die größte Angst ist vielleicht Trennungsangst von jemandem, den du liebst. This deep sense of poverty, a poverty mentality. Oder dieser tiefe Sinn von Armut oder dieser Armutsmentalität. Mistrust. Misstrauen. Reclusiveness. Sich zurückziehen. Hiding. Sich zurückziehen? Yeah. Superficiality. Oberflächlichkeit. Attachments. Oder dass man sich jemand anderen anhängt. Means you have counterfeit affections. Das heißt, du hast gegensätzliche Reaktionen sozusagen. Manipulation. Manipulation. You know what people want to hear. Du weißt, was die Leute hören wollen. And you say it to get your way. Und das sagst du dann auch, um mit dem durchzukommen, was du willst. A deep sense of anger. Einen tiefen Zorn. You're very selective. Du bist sehr wählerisch. In your memory. Oder du willst dich nur an das erinnern, was du auch wirklich Selectivity. Willst. You only remember certain things from the past. Also du erinnerst dich nur an gewisse Dinge, die in der Vergangenheit passiert of denial. Sind. Das ist eine Form der Verleugnung. Fantasy. Fantasien. You can have good fantasy, but you can have some bad fantasy. Du kannst gute Fantasien haben, aber auch negative Fantasien. Misinterpretation of what people say to you. Fehlinterpretationen von dem, was die Menschen zu dir sagen. Independence and rebellion. Abhängigkeit und Rebellion. In terms of authority. In Bezug auf Autorität. Striving. Oder immer dieses Versuchen, dieses Leisten wollen. Maybe streben. For approval. Streben nach Annahme, nach Lob. Now probably at least a few of those fit each of us. Und es ist wahrscheinlich so, dass einige auf jeden von uns zutreffen. And maybe most of them fit us to some degree. Und die meisten von diesen Ausdrücken, von diesen Zeichen treffen zu einem gewissen Grad auf uns zu. All of us know each one of them in some way. Jeder von uns kennt jedes Zeichen zum gewissen Grad. Now he gives seven keys. Und er gibt uns sieben Schlüssel, to being delivered from the orphan spirit. Wie wir von diesem Geist freigemacht werden können, von diesem Geist der Weisen. Just going to focus on the first one. Und ich möchte mich jetzt auf das erste beziehen. But I'm going to quickly mention them all. Und ich möchte die anderen nur ganz kurz erwähnen. So I'll start with the second one and come back to the first one. Also ich beginne mit dem zweiten und komme dann aufs erste zurück. Make a choice to face your pain. Entscheide dich dafür, dem Schmerz gegenüberzutreten. We are all filled with layers. Wir sind alle erfüllt mit layers and layers. Yeah. Mit verschiedenen Schichten. Dr. Stibbe calls himself a wounded healer. Und Dr. Stibbe sagt von sich selbst, dass er ein verwundeter Heiler ist. Nummer drei. Repent of your orphan tendencies. Bereue und tu Buße, was diese Tendenzen als Waisenkind betrifft. Say, Father, I am superficial, I repent of it. Dass du sagst, Vater, ich bin oberflächlich, aber ich will Buße tun, ich bereue das. Free me from this. Ich will umkehren, befreie mich davon. Number four, forgive those who hurt you. Nummer vier, vergib denen, die dir wehgetan haben. Nummer fünf, take it to the cross. Bring alles ans Kreuz. Where the wounds of Christ can heal your wounds. Wo die Wunden von Christus deine Wunden heilen können. He brings out how the crucifixion was the most shameful way a person could be killed. Und er betont hier auch, wie die Kreuzigung die schändlichste Art des Sterbens oder des Tötens war. And how Jesus bore not just our guilt. Und wie Jesus nicht nur unsere Schuld getragen hat, but he bore our shame. Sondern auch unsere Schande. And his death on a cross, und dass sein Tod am Kreuz, sends a signal through all of history, ein Signal durch die Geschichte sendet. That he has taken our shame. Dass er unsere Schande auf sich genommen hat. He has taken our guilt away from us. Dass er unsere Schuld weggenommen hat. There was no more shameful way to be killed than to be crucified. Es gibt keine schändlichere Art, getötet zu werden, als durch den Tod am Kreuz. It was only for slaves. Diese Art war den Sklaven vorbehalten. To be a deterrent to rebellion, a revolution. Damit andere abgeschreckt würden durch diesen Tod. And yet Jesus chose to be crucified that way. Und dennoch hat sich Jesus dafür entschieden, so gekreuzigt zu werden. Number six, embrace the experience the Father's embrace. Und Nummer 6, mach die Erfahrung, dass Gott dich umarmt. Means God wants to embrace you through an encounter. Denn Gott will dich umarmen durch ein Treffen, eine Begegnung mit ihm. Draw near to God and God the Father will draw near to you. Nähere dich Gott und Gott wird sich dir nähern. Anticipate an embrace from your heavenly Father. Und freu dich auf diese Umarmung durch den himmlischen Vater. It can happen in a moment, it can happen in a process. Das kann in einem Moment passieren, aber auch in einem Prozess. It can happen through a message, it can happen through a worship. Das kann durch eine Botschaft passieren, durch eine Predigt oder durch Lobpreis. During a walk in the park. Oder durch einen Spaziergang im Park. During a conversation. Während eines Gesprächs. But anticipate that the Father wants to embrace you. Aber mach dich darauf gefasst, der Vater will dich umarmen. Draw near to him. He will draw near to you. Nähere dich ihm und er wird sich dir nähern. And number 7, build a strong identity in Christ. Und Nummer 7, baue eine starke Identität in Christus auf. Through what you say. Durch das, was du sagst. We are complete in Christ. Wir sind durch Christus vollendet. In Colossians chapter 2 verse 10. Steht im Kolosser 2 Vers 10. We are seated in heavenly places in Christ. Wir sind in himmlischen Orten festgemacht durch Christus. In Ephesians 2, 6. In Epheser 2, Vers 6. We have the righteousness of God in Christ. Wir haben die Gerechtigkeit Gottes durch Christus in Christus. And we speak these things. Und diese Dinge können and wir we build ourselves up in our identity in Christ. Und wir bauen uns auf in der Identität Christi. The first one we'll go back to now. Und jetzt kommen wir aufs Erste zurück. And this is what we'll talk about a little today. Und darum wird es weiterhin gehen. Because it's what we've been talking about in the last month. Denn darüber ging es auch schon im letzten Monat. Revise your understanding of God. Erneuere dein Verständnis von Gott. All of us have taken our image of our earthly father. Denn jeder von uns hat so dieses Bild von seinem leiblichen Vater. And we have pasted it on God the Father. Und dieses Bild haben wir dem Bild Gottes aufgedrückt. So most of us cannot relate to God the Father. Und daher können wir nicht gut in Beziehung stehen zu Because Gott dem we've Vater. Been abandoned, da wir verlassen worden we've been sind. Beaten. Wir sind geschlagen worden. Dr. Stibbe tells the story of Andre Agassi. Dr. Stibbe erzählt die Geschichte von Andre Agassi. You all know him, the world champion tennis player. Ihr right? kennt diesen Welttennisstar. Probably one of the greatest tennis players who ever lived. Wahrscheinlich einer der größten, der tollsten Tennisspieler, der jemals gelebt His hat. His father grew up in Iran in poverty. Sein Vater ist im Iran in Armut aufgewachsen. So he bought Andre this tennis machine that shot a tennis ball like 130 miles an hour. Like Und dann a hat cannon. Er Andre diese Tennisballmaschine gekauft, die den Tennisball rausgeschleudert hat. Ungefähr 130 Meilen pro Stunde. And Andre had to hit 2,500 balls every day. Und Andre musste 2,500 Bälle jeden Tag schlagen. Because his father calculated that if he did that every single day, und sein Vater hat sich ausgerechnet, wenn er das jeden Tag tun würde, he would be hitting 1 million balls a year. Würde er 1 Million Bälle pro Jahr treffen. And anybody who hits 1 million balls a year can never be defeated. Und jeder, der 1 Million Bälle pro Jahr schlägt, kann ja nie besiegt werden. And Andre writes that he hated tennis. He hated it. Und Andre schreibt, er hat Tennis gehasst. But he had to do it because of his dad. Aber er musste es tun aufgrund seines Vaters. And when he finally won Wimbledon, und als er schlussendlich Wimbledon gewonnen hat, he called up his dad, hat er seinen Vater angerufen. And he said, "Dad, I won." Und sagte, Papa, ich habe gewonnen. Won. Ich habe gewonnen. Three sets to one. Drei Spiele zu einem Spiel. Drei Spiele. And his father's response was this. Und sein Vater hat Folgendes geantwortet. Why did you lose the one set? Warum hast du das eine Spiel verloren? That was that, I mean, he was serious. Er hat das Why ernst did gemeint. You lose the one set? Warum hast du das eine Mal verloren? After all of that, nach diesem ganzen, the absence of a father's love, was da passiert ist und dieses Fehlen der Vaterliebe. So we need to revise our understanding of God. Wir müssen also unser Bild, unser Verständnis von Gott als Vater erneuern. This is what the story of the prodigal son is all about. Denn darum geht es auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn. A loving father. Um einen liebenden Vater. Last week I'd mentioned that the Bible in the book of Hebrews. Letzte Woche habe ich davon gesprochen, dass die Bibel im Hebräerbrief is sprinkled with the blood. Vom Blut getränkt ist. In Hebrews 12. In Hebräer 12. The scripture is sprinkled with the blood. Ist die Bibel befleckt, die Schrift ist befleckt vom Blut. It means that God wants us to look at the Bible through a certain filter. Und das heißt, dass Gott will, dass wir die Bibel durch einen bestimmten Filter anschauen. And it's his love for sinners. Und es heißt Liebe für die Sünder. Romans chapter 5 and verse 8. Römer 5, Vers 8. God demonstrated his love toward us. Gott hat seine Liebe uns gezeigt. While we were yet sinners. Während wir noch Sünder waren. Not because we were sinners. Nicht weil wir Sünder waren. Not despite the fact that we were sinners. Nicht obwohl wir Sünder waren. But he demonstrated his love to us while we were yet sinners. Sondern er zeigte uns seine Liebe, als wir noch Sünder waren. Two verses later. Zwei Verse später. Verse 10. In Vers 10. While we were yet the enemies of God. Als wir noch die Feinde Gottes waren, God reconciled us to himself. Hat Gott uns mit sich versöhnt. We were still his enemies. Wir waren noch seine Feinde. We were antagonistic toward him. Wir waren ihm gegenüber antagonistisch, gegensätzlich. Actively antagonistic. Wir haben uns aktiv ihm entgegengesetzt. We were present actively antagonistic. Wir waren da und haben aktiv diesen Gegensatz zu ihm. And in this state of being antagonistic toward him, und in diesem Zustand, wo wir uns gegen ihn gewehrt haben, Christ died for us, ist Christus für uns gestorben. Because God loved us in that state. Denn Gott hat uns genau in diesem Zustand geliebt. Read the first verses of Luke 15. Lest die ersten Verse von Lukas 15. And it says the Pharisees, wo es heißt, die Pharisäer, who were the religious leaders of the day, die religiösen Führer damals were waren, complaining and were angry, sich beschwert haben und zornig waren, because the worst of all sinners, denn die schlimmsten aller Sünder, were coming to listen to Jesus. Zu Jesus gekommen sind, um ihm zuzuhören. They were coming, mafia, sie murderers, sind gekommen, die Mafia, Mörder. Every kind of sinner was coming. Die schlimmsten Arten von Sündern sind gekommen. To hear the Lord speak. Um dem Herrn zuzuhören. Because this is who the Lord was. Denn genau der war der Herr. He loves sinners. Der Sünder geliebt hat. He is the friend of sinners. Der Freund von Sündern. If Jesus was in here tonight, wenn Jesus heute Abend hier and wäre, we didn't know it, und wir wüssten or es maybe nicht, we did, oder wir wüssten es, he would gravitate immediately after the service, dann würde er sofort nach dem Gottesdienst to the biggest sinners in the room. Die größten Sünder aufsuchen. And you'd be fortunate to be that person. Und dann könntest du dich glücklich nennen, wenn he du dazugehören loves würdest. Sinners. Er liebt Sünder. Now watch this. And Mary's going to introduce a book to you later. Schaut euch Folgendes an und Mary wird euch später ein Buch vorstellen. Authentic Relationships. Das heißt echte Beziehungen. And it says this. Und es heißt folgendermaßen. Oh, I love this. And I didn't get this from, but this confirms what I had said. Living loved, living loved. Aber das bestätigt das, was ich gesagt habe, geliebt leben. Now we come to an important key. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Schlüssel. We cannot do for others what hasn't already been done for us. Wir können anderen nicht mehr tun, als bereits für uns getan wurde. God loves because God's love. Gott liebt, weil Gott ist Liebe. But we love because we are loved. Wir lieben aber, weil wir geliebt and if sind. We don't experience God's love, the Father's love, und wenn wir Gottes Liebe nicht erkennen oder nicht erfahren, then we cannot love. Können wir nicht lieben. And many of us have this orphan spirit. Und viele von uns haben diesen weisen Geist. We know Jesus, we worship Jesus. Wir kennen Jesus, wir beten ihn an. But the Father's love is something abstract to us. Aber die Vaterliebe ist etwas Abstraktes für uns. I wanna help us all tonight. Ich möchte uns allen weiterhelfen. I'm gonna teach you something that I think will really help. Ich möchte euch etwas lehren, von dem ich glaube, dass es euch wirklich helfen wird. And this comes from Matthew chapter 5. Und das steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. And just follow me, because this is really awesome. Folgt mir einfach, denn das ist wirklich Jesus Wahnsinn. Is going to talk about our sonship. Jesus spricht hier über unsere Sohnschaft, and über unsere Kindschaft. We can experience our sonship. Und wie wir diese Kindschaft erleben dürfen. And he says this, er sagt Folgendes. I say to you, ich sage euch, love your enemies. Liebet eure Feinde. And pray for those who persecute you. Und betet für die, die euch verfolgen. In Vers 45. In Vers 45. In order that you may be sons of your Father. Damit ihr Söhne und Töchter eures Vaters sein könnt. It doesn't mean when I love an enemy, I become a son of God. Das heißt nicht, dass wenn ich einen Feind liebe, ein Sohn Gottes werde. But he's talking about experiencing it. Aber es geht hier darum, das zu erleben. He's already your father. Er ist schon jetzt dein Love Vater. Your enemy. Liebe deinen Feind. And experience your sonship or daughtership. Und erlebe deine Tochterschaft oder Sohnschaft. From your father, who is in heaven. Von deinem Vater, der im Himmel ist. For he causes the sun to rise on evil and good. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgeben. He sends rain. He sends rain on the righteous and the unrighteous. Und er sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Like right now, it's raining outside. Wie jetzt gerade, es regnet draußen. But it's not just raining on good people. Aber es regnet nicht nur auf die guten or Leute. On bad people. Oder nur an die schlechten. It's raining on everybody. Sondern auf jeden. And he's saying that God loves everybody. Und hier heißt es eben, genauso liebt Gott jeden. God is not a respecter of persons. Gott lässt sich nicht von der Person irgendwie abschrecken. For if you love those who love you, denn wenn ihr diejenigen liebt, what die euch reward lieben, have you? Was ist daran Besonderes? It's easy to come here tonight and love each other. Es ist leicht hierher zu kommen heute Abend und sich gegenseitig zu lieben. Because we all love each other, we're friends. Denn wir sind ja alle Freunde, wir lieben uns. What reward have you? Was ist daran besonders? Do not even the tax collectors do that? Tun das nicht sogar die Zöllner? Doesn't the mafia even do that? Macht das nicht sogar die Mafia? Well, at least within their families. Zumindest innerhalb ihrer Familien. Verse 47. Vers 47. And if you greet your brother only, wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, what do you do more than others? Wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Do not even the Gentiles do that? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Don't the Mormons do that? Machen das nicht auch die Mormonen? Don't Hare Krishnas do that? Oder die? Don't the Jehovah's Witnesses do that? Zeugen Jehovas? Don't the Buddhists do that? Die Buddhisten? Don't the Muslims do that? Die Muslime? Everybody does that. Das tut doch jeder. Hindus do that. Everybody does that. Jeder. What makes us different? Was macht uns so anders? This is what makes us different. Folgendes. Therefore you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Now, if it said, be as powerful, that would be impossible. Wenn es jetzt heißen würde, seid genauso mächtig, I can't das wäre speak unmöglich. The universe into existence. Ich kann nicht das Universum schaffen. But it says, be perfect. Oder wenn es hier heißen würde, seid genauso perfekt. And perfection is described. Es heißt hier, seid perfekt, vollkommen. As loving your enemy. Und Vollkommenheit wird hier dadurch beschrieben, dass and es heißt, liebe exactly deine Feinde. And this is exactly what God did through Christ on the cross. Und das ist genau das, was Gott durch Jesus am Kreuz getan hat. Now this is, watch this, follow me. This is what blocks our sense of sonship. Und das ist jetzt ganz besonders. Das ist das, was unsere Sohnschaft hindert. Number one, we understand that Christ died for sinners. Wodurch wir blockiert sind. Erstens, wir verstehen, dass Christus für Sünder gestorben ist. Rob, I understand what you're saying. Rob, ich verstehe, was du you sagst. You said this 4 weeks in a row. I understand. Das hast du schon viermal gesagt. Ich verstehe das jetzt. I know the verse. I've been to Sunday school. Ich kenne diesen Vers doch. Ich war yeah, in der yeah, Sonntagsschule. Yeah, yeah, yeah. God demonstrated his love for us while we were sinners. I understand. Das kann ich auswendig. Gott hat seine Liebe gezeigt, als wir Sünder waren. Das verstehe ich. The problem is, das Problem ist, you're still an orphan. Du bist immer noch ein Waisenkind. It's in the mind. It's in the mind. Denn es ist im Kopf. But it's not in the heart. Aber nicht im Herz. And why is it not in the heart? Und warum ist es nicht im Herz? It's difficult to love ourselves. Uns selbst zu lieben. We can forgive people, we cannot forgive ourselves. Wir können anderen vergeben, aber uns selbst nicht. We can love people, we cannot love ourselves. Wir können Leute lieben, andere Leute lieben, aber uns selbst nicht. Jesus says, love your enemy. Und Jesus sagt, liebe deine Feinde. And you will experience your sonship. Und du wirst deine Sohnschaft erleben. Here's the principle. Und hier ist das Prinzip. The way that we love people, so wie wir Menschen lieben, as believers, als Gläubige, becomes the filter between us and God's love toward us. Das wird zum Filter der Liebe zwischen Gott und uns. God loved us while we were his enemies. Gott hat uns geliebt, als wir seine Feinde waren. And the only thing that can release a revelation of that toward us. Und das einzige, was eine Offenbarung von dem für uns auslösen kann, is to let God love an enemy through you. Also das einzige, wodurch wir das verstehen können, ist, dass wir es zulassen, dass Gott einen Feind durch uns liebt. And that pulls the cork out. Und das zieht dann den Korken and raus. Releases the flow. Und dann kann dieser Fluss, dieser Strom losgehen. Of God's love for me. Dieser Strom von Gottes Liebe. We don't get it. Wir verstehen es we nicht. Don't get it. Wir verstehen es nicht. We gotta find someone who's antagonistic toward us. Wir müssen jemanden finden, der sich uns widersetzt. Maybe you don't have anybody. Vielleicht hast du keine Feinde. I think we all have many people. People who just don't like us. Ich glaube, wir alle haben Leute, die uns nicht mögen. People who have hurt us, abused us. Menschen, die uns wehgetan haben, die uns missbraucht haben. Maybe we're that person. Vielleicht sind wir die Leute. In somebody's eyes. In den Augen anderer. And they have to apply this toward us. Und die müssen das mit uns anwenden. This is what I want you to do. Ich möchte, dass ihr Folgendes tut. Do exactly what the Lord said. Tut genau das, was der Herr sagt. Think of that person. Denkt an diese Person. And the Lord said two things, love your enemy. Und der Herr sagt da zwei Dinge, liebe deinen Feind. And pray for him. Und bete für ihn. So Father in heaven. Vater im Himmel. The God that's behind Jesus, my Lord. Der Gott, der hinter Jesus meinem Herrn ist. The mystery Father behind Jesus. Dieser geheimnisvolle Vater hinter Jesus. The one that we never ever sing to. Der eine, dem wir fast nie, den wir because nie singen, we cannot relate to. Weil wir zu uns, also weil wir keine Beziehung zu ihm oder kein Verständnis von ihm haben. Mystery Father. Geheimnisvoller Vater. The one who says in John chapter 16, verse 27. Der in Johannes 16, Vers 27 sagt. My Father himself loves you dearly. Mein Vater selbst liebt dich. Herzlich. Herzlich. Yeah. In the New Living Translation. Watch. Now watch. Father. Vater. Here is a present active antagonist. Hier ist ein realer, aktiver Feind. To be honest, Gegenspieler. I hate them. Und wenn ich ehrlich bin, hasse ich den. May I be honest? Darf ich I ehrlich hate sein? Them. Ich hasse I hate ihn. Them. Ich hasse ihn. They hurt. They are sinful. They are evil. Der hat mir wehgetan. They are whatever they are. Der ist böse, der ist sündvoll. They are selfish. Was auch immer, egoistisch. Okay, here we go. Okay. Fill me with your love for that person. Füll mich aus Please. Mit deiner Liebe für diese Person. Fill me with your love for that person, because I have none, zero. I have none. I hate them, but fill me. Fill me Fühl with your love mit dieser Liebe. For them. Ich See, I have none because I'm not love. Ich habe keine Please. Liebe für diese Person, weil ich nicht die Liebe bin. Aber And now I'm going to pray for them. I'm going to pray. Aber ich bete jetzt Father, für die Person. I pray for that person. Vater, ich bete für diese Person. I pray that you would bring your best into their life. Ich bete, dass du das Beste in ihr Leben schickst. Can't believe I just did that. Wow. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich da gerade getan habe. Do you know what's going to start to happen? Und wisst ihr, was jetzt anfängt? You're going to start to get a revelation of God's love. Du wirst beginnen zu verstehen, was Gottes Liebe ist gegenüber dir als Sünder, as an antagonist, als ein Gegenspieler. And when you were in your worst, dass als du die schlechteste Natur warst, you will realize that that filter that's between you and the Father, dass als du noch am schlimmsten dran warst, dann wirst du sehen, dass dieser Filter zwischen dir und Gott, that causes you to have this orphan spirit, dieser Filter, der dich dazu bringt, dich als Waisenkind zu fühlen, is gone. Dann siehst du, dass dieser Filter plötzlich weg ist. And that you have encounters with your heavenly Father. Und dass du Begegnungen hast mit deinem himmlischen Vater. God loves because he's love. Gott liebt, weil er Liebe ist. Which doesn't mean it's impersonal. Was nicht heißt, dass es impersonal. It doesn't mean it's impersonal. It doesn't mean it's impersonal. Dass es unpersönlich ist. Es bedeutet nicht, dass es unpersönlich ist. Watch. Right. You're a wealthy person. Du bist zum Beispiel eine reiche Person. There's an orphanage in the third world. Und es gibt da ein Waisenhaus in der dritten Welt. These kids have no food, no drink. They have nothing. They're just dying there. Und die Kinder dort haben nichts zu trinken, nichts zu essen. Die sterben dort. You hear that they're going to be dead in a month or so. Und du hörst, dass sie in einem Monat oder so tot sein könnten. So you say, I'm coming for those kids. I want them all. Und du sagst, ich gehe zu dem Waisenhaus und ich nehme die Kinder. Ich will die alle. The director of the orphanage said, children, there's someone coming who loves you. Und der Direktor sagt zu den Kindern im Waisenhaus, hey Kinder, da kommt jemand, der liebt euch. He doesn't even know me. How can he love me? Und die Kinder sagen, der kennt mich doch gar nicht. Wie kann Because er mich lieben? This guy loves kids. Weil dieser Mensch Kinder And you're liebt. A kid. Und du bist ein Kind. He loves you. He hasn't met you, but he loves you. Er liebt dich. It's impossible. He doesn't know me. Das gibt's doch gar nicht. Er kennt mich nicht. But he loves you. Aber er liebt dich. He loves you. He's coming. Er kommt. He wants to take you to a faraway place. Und er wird dich weit wegbringen. Where you be educated and clothed and fed. Wo du Kleidung kriegst, wo du Bildung kriegst, wo du Essen kriegst, wo du geliebt wirst. And then he comes and the bus pulls up. Und dann kommt er und dann kommt so das Fahrzeug reingefahren. And only 20% of the kids get in the bus. Und nur 20% der Kinder steigen in diesen Bus. Because they don't believe it. Weil es die einfach nicht glauben können. They don't personalize it. Sie haben es nicht persönlich wahrgenommen. Because they're stuck on this thing. Well, does he really love me? I don't know. Weil sie einfach festhält. How could he love me? He doesn't know me. Die Zweifel, liebt er mich wirklich? Er kann he mich doch loves gar nicht lieben. Because er kennt mich he gar loves nicht. Kids. Er liebt, weil er Kinder liebt. God loves because he's love. Gott liebt, weil er Liebe ist. And when we receive it, und wenn wir die Liebe it becomes annehmen, personalized in our life. Dann wird das persönlich in unserem Leben. And God, and that love wants our best. Und diese Liebe will unser Bestes. Now close with this. Und ich werde mit folgendem abschließen. I had a very dysfunctional childhood. Ich hatte eine sehr, sehr zerrüttelte But when Kindheit. I got saved, aber als ich, it was so powerful, als ich errettet wurde, that war das so immediately gewaltig, looked back, dass ich dann zurückgeschaut habe and could bless all the people who had hurt me in my childhood. Und sofort alle diejenigen segnen konnte, die mir wehgetan hatten in meiner Because Kindheit. I believed with all my heart, weil ich mit ganzem Herzen geglaubt habe, that God used all of those things to bring me to this place where I would find Christ. Dass alle diese Dinge dazu beigetragen haben, dass ich an dem Ort stehen würde, wo ich Christus begegnet And that's bin. What happened with Joseph. Und so ist es auch Josef gegangen. In Egypt. In Ägypten. He said to his brothers, look, er sagte zu seinen Brüdern, schau you her, didn't send me here. Ihr habt mich nicht hierher geschickt. God sent me here. Gott weiß. Of course you meant it for evil. Natürlich habt ihr da nur Böses But im Sinn God gehabt. Meant it for good. Aber Gott hatte Gutes im Sinn. And when we begin to understand that this is our heavenly Father, und dann beginnen wir zu verstehen, dass das unser himmlischer Vater ist. We can look back. Wir können nach hinten and begin schauen. To bless people. Und beginnen, die Leute zu segnen. Who have hurt us. Die Leute, die uns verletzt haben. Because we're embraced by our heavenly Father. Denn dadurch sind wir umarmt von unserem himmlischen Vater. In a very real way. Auf ganz reale Art und Weise. But if we look back, wenn wir zurückschauen and say, I'm in a good place, und sagen, ich bin an einem guten Ort, but it had nothing to do with you. Aber das hatte doch nichts mit dir you zu tun. Almost kept me from coming here. Du hast mich sogar fast davon abgehalten, überhaupt hierher zu kommen. That will poison us. Das wird uns vergiften. That puts a filter between us and God. Und das kreiert eben diesen Filter zwischen uns und Gott. Jesus said, love your enemies. Und Jesus hat gesagt, liebe deine Feinde. Pray for those who hate you. Bete für die, die dich hassen. And if we do that by faith, und wenn wir das im Glauben tun, watch what happens. Dann schaut euch mal an, was dann passiert. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. And I just want to pray for all of us tonight. Und ich möchte einfach für alle hier beten. Every one of us who doesn't know the Father, jeden von uns, der den Vater nicht kennt, believer and unbeliever, ob er jetzt glaubt oder nicht glaubt, Christian, non-Christian, Christ oder nicht Christ ist, you don't know the Father. Du kennst den Vater nicht. Jesus died on the cross. Jesus ist am Kreuz gestorben. As God's Lamb. Als Gottes Lamm. He shed his blood. Er hat sein Blut gegeben. Suffered unbelievable shame. Hat die unerträgliche Schande getragen. To open the way to the Father. Um den Weg zum Vater frei zu machen. The Father is waiting. Der Vater ist da und wartet. He is running toward you. Er rennt auf dich zu. He is sitting on his throne. Er sitzt auf dem Thron. Anticipating. Und freut sich, that you would say, dass du sagen wirst, come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Would you pray with me tonight? Möchtest du mit mir beten? Pray this prayer quietly. Bete dieses Gebet im Stillen. God in heaven, Gott im Himmel. I want to know you as my Father. Ich will dich als meinen Vater kennenlernen. Open my eyes. Öffne meine Augen. And my heart. Und mein Herz. To your great love for me. Damit ich deine große Liebe für mich sehe. That even in my worst moments. Dass sogar in meinen schlimmsten Momenten. You love me as much as you do in my best. Du mich genauso liebst wie in meinen besten Momenten. Open my eyes. Öffne mir die Augen. That you loved me while I was your enemy. Dass ich sehe, dass du mich geliebt hast, als ich dein Feind war. How much more as your child. Wie viel mehr liebst du mich als dein Kind? So let's pray this prayer. Beten wir dieses Gebet. Father in heaven, Vater im Himmel, fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Let's speak those words out quietly. Sprechen wir diese Worte im Stillen aus. Father in heaven, Vater im Himmel, fill me. Fülle mich with the Father's love. Mit der Vaterliebe. Fill my heart. Fülle mein Herz. And heal the pain. Und heile den Schmerz. I love you. Ich liebe dich. I want to love you. Ich möchte dich lieben. Show me how to love you. Zeig mir, wie ich dich lieben kann.